etwas Schlimmes wird geschehen. Das Böse kommt, wird nicht mehr gehen. Und die Furcht wächst in die Nacht. Tür und Tor sind bewacht. Die Rücken nass, die Hände klamm. Alle haben Angst vorm schwarzen Mann. Schleicht heran. Bist du nicht brav, fasst dich an. Traue keinem Fremden dann. So viel Albtraum, so viel Wahn. Und so glauben wir bis heute. Schwer bewaffnet ist die Meute. Ach, sie können es nicht lassen. Schrei!